Bitte schon. Okay. Guten Tag. Mein Name ist Servus. Ahmed Tobler. Ich arbeite hier als Assistent Ästhetik und würde gerne mit Ihnen diese Aufnahmegespräch führen. Bitte Okay. fragen Sie nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Ja. Wie heißen Sie? Ich heiße Magdalena Schmidt. Magdalena Schmidt. Schmidt mit Magdalena. zwei T am Ende. Zweite. Okay. Magdalena, M-A-G-D-E-L-L. Alena. Wie der biblische Name. L-E-N-A. Magdalena. Magdalena, okay. Und Schmidt. Schmidt mit I und Doppel-T. I und W, okay. Wie alt sind Sie? Ich bin noch 55 Jahre. 50. 55, okay. Wann sind Sie genau geboren? Am 11. Juni 66. 66, okay. Wie schwer sind Sie? 79 Kilo. 79. Ja, wie groß sind Sie? 1,68 Meter. 1,68 Meter. Okay, Frau Schmidt, was kann ich für Sie tun? Ja, also mein rechter Arm ist seit einigen Tagen geschwollen, und es wird immer schlimmer und der Arm ist auch gerötet und das tut mir auch weh und der ist ganz, ganz warm und die Haut glänzt. Ich kann den auch gar nicht mehr richtig bewegen. Du, das spannt alles so, das ist ganz unangenehm. Und jetzt habe ich gedacht, das muss ich doch mal einem Arzt zeigen. Okay. Seit wann haben Sie diese Schmerzen? Ja, das hat angefangen, vielleicht so vor, so, ja, ganz schwach hat es angefangen, vor 10 Tagen, 12 Tagen vielleicht. Und dann habe ich das aber erst gar nicht so ernst genommen. Und jetzt wird es halt schlimmer. Und jetzt habe ich gedacht, muss ich das doch mal zeigen. Gibt es eine offene Wunde dort? Nein, ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay, oder einen Stich haben Sie gesehen? Einen Strich habe ich auch nicht gesehen, nein. Okay. Okay, Ihre rechte Arm schwollen, gerötet. Okay. Wie stark Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala 1 sehr leicht und 10 sehr stark entschlägt? Ah, schwer zu sagen. Das sind keine so, ja. Manchmal ist dieses Spannungsgefühl so unangenehm, aber die Schmerzen vielleicht so bei 6, würde ich sagen. Zwischen 5 und 6. Okay. Ich schone den Arm halt, ne? Ich schone ihn und dann tut es halt nicht weh. Wenn ich ihn bewegen würde, wäre es vielleicht schlimmer. Sie können nicht gut bewegen, oder? Naja, ich kann den eigentlich gar nicht mehr jetzt bewegen. Okay. Diese Schmerzen, könnten Sie mir das beschreiben? Ist das stechend oder dumpf oder? Eher drückend und so ein Spannungsschmerz. Spannungs. Spannungsgefühl und so drückender Schmerz, ja. Okay. Aber Sie haben gesagt, es gibt Schwellung dort. Ja. Ganze Arme, oder? Ja. Also die Hände sind auch so ein bisschen, dass ich die Finger nicht bewegen kann. Das geht schon, zieht schon runter in den ganzen Arm. Okay. Haben Sie irgendwelche Auslöser bemerkt? Da ist mir jetzt nichts aufgefallen, sonst, nee, ich kann jetzt nicht sagen, was da der Hintergrund ist. Okay. Okay, dann. Haben Sie Fieber auch? Fieber ist mir nicht aufgefallen. Ich fühle mich nicht fiebrig und ich habe mich allerdings auch nicht gemessen, muss ich sagen. Okay. Haben Sie Schüttelfrost? Schüttelrost hatte ich auch nicht, nein. Okay. Vor diesen Beschwerden haben Sie irgendwelche Infektionen oder ansteckende Probleme gehabt, oder? Jetzt in letzter Zeit? Nein. Also letzte Mal, dass ich irgendwie ernsthaft im Krankenhaus war oder so, das war vor einem Jahr wegen der Hüft-Tab. Aber sonst, die anderen Sachen liegen alle viel länger zurück. Okay. Okay, jetzt ich habe einige Fragen zu Ihrem allgemeinen Zustand. Haben Sie starke Durst bemerkt? Durst ist mir nicht aufgefallen, nein. Okay. Ist Ihnen schwindelig? Schwindelig, nein. Nö. Okay. Haben Sie Übelkeit? Übelkeit? Ja. Nö. Okay. Viel mehr Gefühl haben Sie. Okay. Ja. Haben Sie erbrochen? Nein. Erbrechen? Nein. Okay. Waren Sie in der letzten Zeit an Reise oder? Auf einer Reise? Ja. Nein. Nee, zurzeit ist man ja viel zu Hause. Nee, ich war nirgendwo. Okay. Wie sieht es mit dem Wasserlassen? Das ist ganz normal, wie immer. Stuhlgang? Auch. Da habe ich keine Probleme. Okay. Ja, Sie haben gesagt, Sie wurden operiert. Hüft-Tab, richtig? Das ist vor einem Vor Jahr gewesen, genau. einem Jahr, ja, okay. Gibt es andere Operationen? Ja, tatsächlich habe ich vor 14 Jahren eine Brustoperation gehabt, wegen Brustkrebs. Brustkrebs. Okay. Wann waren Sie letzte Zeit mit Ihren Arzt für diese Brustkrebs? Vor 3 Monaten war ich in der letzten gynäkologischen Kontrolle und da war alles in Ordnung. 3 Monate. Alles in Ordnung. Ja. Okay. Sie haben operiert, ja? Sie wurden Das ist operiert. operiert worden, ja, genau. Okay. Nur 2 Operationen, oder? Ja, genau. Okay. Haben Sie vorher krank? Ja, ich habe seit 14 Jahren ein bisschen Bluthochdruck. Und die Cholesterinwerte sind auch ein bisschen erhöht. Das hat man jetzt vor 9 Jahren festgestellt. Und ich versuche da ein bisschen vernünftig zu sein mit dem Essen, aber das hat ja eigentlich nicht viel Einfluss. Aber also das ist nichts Dramatisches. Und ja, als Kind hatte ich tatsächlich so die Infektionskrankheiten, Rötel hatte ich und Mumps. Aber das ist ja schon wirklich sehr, sehr lange her. Okay. Bluthochdruck, seit wann haben Sie? Seit Leiden Sie? 14 Jahren. 14, okay. Welche Medikamente nehmen Sie für diese Bluthochdruck? Ja, ich nehme Konco 5 und Diovan 160, je morgens eine. Conco 5 und Diovan? Diovan 160. 160. Okay. Für diese Cholesterin? Dann nehme ich nichts, da versuche ich nur vernünftig zu essen. Okay. Okay. Aber tatsächlich, ja, habe ich ja ein bisschen Übergewicht und ich habe auch in den letzten Monaten 2 Kilo zugenommen. Obwohl ich mir eigentlich andere Mühe gegeben habe. 2 Kilo zugenommen. Okay, wie ist Ihr Appetit jetzt? Ja, der ist eigentlich schon gut meistens, ja. Okay. Okay, dann. Jetzt kommen wir Ihre Allergien, ja. Haben Sie Allergien gegen Medikamente, Kontrastmittel oder Staub, Ja, ich habe Gräser? tatsächlich Heuschnupfen. Gegen Medikamente wüsste ich jetzt nicht, aber ich habe Heuschnupfen und deswegen nehme ich bei Bedarf Cetirizin. Cetirizin. Okay. Bei Bedarf nehmen Sie. Genau. Haben Sie keine weit nicht Allergien an direkt für Sonst wüsste ich jeden nicht, sonst nicht. nö, sonst nichts bekannt an Allergien. Okay. Vertragen Sie alle Lebensmittel gut oder zum Beispiel mit Glutene, Fructose oder Laktose? Da, also bisher ist da nichts bekannt. Okay, gut. Jetzt kommen wir Ihre Familie. Sind Ihre Eltern leben noch, oder? Oh, mein Vater ist früh gestorben, der hat einen Herzinfarkt mit 54, aber meine Mutter lebt noch. Die hat auch eine Hüftgelenkprothese und hat genau wie ich auch, also Hypertonus und ist aber, damit kommt sie jetzt ganz gut zurecht. Hypotonus. Hypertonie, also Bluthochdruck. Ja, Hypertonie. Genau wie Okay. ich auch. Okay. Haben Sie Geschwister? Ja, die sind beide auch ordentlich mitgenommen. Mein Bruder hatte vor 4 Jahren auch einen Herzinfarkt, hat den aber ganz gut überstanden. Und bei meiner Schwester hat man vor einem Jahr auch Brustkrebs festgestellt. Okay. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe 3 Kinder Okay. und 3 Enkelkinder. Oh, wunderbar. sind Ihre Kinder gesund? Die sind alle fit, ja, zum Glück. Okay. Okay. Und Enkelkinder? Auch, ja. Ja, wunderbar. Das stimmt. Ja, Frau Schmidt, rauchen Sie? Nee, zum Glück nicht. Okay, trinken Sie Alkohol? Ja, gelegentlich mal ein Glas Sekt oder ein Glas Wein oder im Sommer mal ein Bier, wenn es heiß ist oder so, aber also nicht regelmäßig. Ja, nicht regelmäßig. Gelegentlich, zum Ja. Beispiel ein- oder zweimal pro Woche, oder? Das würde ja, das haut wohl hin. Okay. Bitte nehmen Sie diese Frage nicht übel. Ja. Probieren Sie, haben Sie Drogen probiert? Nee, nie. War ich immer zu feige dazu. Okay, sehr gut. Ja, Sie haben 3 Kinder. Sind Sie verheiratet, oder? Ja. Und ich lebe mit meiner Familie zusammen, ja. Also die Okay. Kinder sind natürlich erwachsen und sind aus dem Haus, ne? Ja. Okay. Arbeiten Sie? Ja, ich bin Reiseverkehrskauffrau, arbeite im Reisebüro. Tue ich Reise? zurzeit im Reisebüro. Reiseverkehrskauffrau. Verkehrskauffrau. Ah. Reiseverkehrskauffrau. Kauffrau. Okay. Haben Sie Probleme mit Ihre Arbeit oder? Naja, im Augenblick läuft halt nicht viel wegen Corona. Deswegen sind wir in, wie heißt das? Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Also, ja, arbeiten wir halt weniger, aber grundsätzlich macht das schon sehr viel Spaß. Und ich hoffe, dass es bald wieder losgeht. Okay. Okay, dann. Frau Schmidt, okay, ich möchte eine Zusammenfassung machen möchten. Seit 10 Tagen haben Sie Schwellungen auf Ihre rechte Arme, richtig? Schwellung am rechten Arm, ja. Und dort haben Sie Rötung und Wärme bemerkt auch und Schmerzen haben Sie. Ja, und ich habe das geschrieben auf, Sie haben operiert von für Brustkrebs, ja? Ja. Okay, seit 40 Jahren und auch Hüftebauch. Okay, und haben Sie Bluthochdruck und Hypercholesterinämie? Ja. Okay. Und haben Sie Heuschnupfen? Ja. Und Heuschnupfen habe ich ja, genau. Möchten Sie irgendwelche Dinge hinzufügen? Ach, mir fällt tatsächlich ein, da war ja noch eine gynäkologische OP. Vor 4 Jahren hatte ich ein Myom in der Gebärmutter. Das ist auch noch operiert worden. Sehen Sie, das ist mir ganz entfallen vor lauter anderen Sachen, ja. Ja, Operation 4 Jahre. Genau. Und Gebärmutter Die ist total erhalten. Ja. entfernt, oder? Nein, nein, nein. Nur das Myom ist entfernt. Nur das Myom, okay. Okay, dann. Sie können ein bisschen warten und ich möchte mit meinem Oberarzt sprechen. Aber Okay. als erstes möchte ich Ihnen körperlich untersuchen, ja. Okay, ja. Und Und was ja. meinen Sie denn, was dahinter stecken kann? Was kann das denn sein? Ist das was Gefährliches? Okay. Als erstes denke ich, das kann von Ihrer Brustkrebs gekommen. Aber Aber das ist ich doch so lange weiß, her. ja, aber manchmal Komplikationen kommen sehr, ja, manchmal können wir Komplikationen sagen, ja, nicht früh. Ja, deswegen, Okay. okay, ich dachte das, aber natürlich nach der körperlichen Untersuchung und Blutabnahme und ja, außerdem eine Ultraschalluntersuchung. Ah ja, Wir was kann man können. da sehen in der Ultraschalluntersuchung? Wie bitte? Was kann man in der Ultraschalluntersuchung sehen? Ah, okay. Ja, als erstes, ich möchte auf Doppler-Ultrasound machen. Das Sie möchten bedeutet, eine Doppler-Untersuchung machen, ja, ja? Was sieht man da? Doppler-Ultrasound. Ja, wir können Ihre Gefäße gut sehen mit diesem Ah, Ultrasound. okay. Okay, und dann wir können über das die Ihre Situation gut sprechen, ich denke. Okay, gut. Ja, dann warte ich jetzt. Okay, ja. Okay, gut. Brauchen Sie ein bisschen Vorbereitung, oder? Ja, ein bisschen. Ich Ja, möchte dann gucken wir. Vielleicht Zeit. hat ja jemand noch Fragen von den Kolleginnen und Kollegen. Ja, ich habe eine Frage. Wurden auch die Lymphknoten im Achselbereich während der OP entfernt? Unterstelle ich jetzt mal, dass das gemacht worden ist. Ich habe da zwar keine Info dazu, aber ich nehme stark an, dass es so ist, ja. Haben Sie nachliche Schmerzen oder Ruheschmerzen? Nochmal nächtliche Habe Schmerzen? ja, na, nachliche Schmerzen. Nächtliche Schmerzen oder Ruheschmerz? Ja. Ja, nachts. Ja, so schlimm sind die Schmerzen nicht. Ich konnte wohl überwiegend schlafen, aber eigentlich sind die Schmerzen schon zunehmend und sind Ruheschmerzen, ja. Genau. Und sind dauerhaft, ja. Können Sie Ihr Arm hochheben? Nein, das geht nicht gut. Ich muss den praktisch mit der anderen Hand hochheben. Der fühlt sich so schwer an und das spannt auch alles, weil das alles geschwollen ist. Okay. Leiden Sie häufig unter Infektionen der betroffenen Körperregion? Bisher hatte ich das noch nie, nein. Okay, dann ist die Situation seitdem unverändert oder kann das Schwellung durch Hochlagerung zum Beispiel vermindert werden? Ja, ein ganz bisschen wird es durch Hochlagerung besser, aber nicht grundlegend. Okay. Wurde ihr Blut aus ihrem rechten Arm entnommen? Gute Frage. Nein, das hat man mir gesagt, dass ich Blutentnahmen und Blutdruckmessen immer am linken Arm machen soll. Verstanden. Haben Sie Kribbeln oder Taubheitsgefühl? Nee, das ist mir jetzt nicht aufgefallen. Okay. Haben Sie sich erinnert, hatten Sie Unfall vor einigen Tagen, vor 15 Unfall Tagen. Hatte ich nicht. Nein, ist nichts passiert. Sind Sie auf den rechten Arm gefallen? Nein, also nein. Kann ich mich nicht erinnern. Okay. Können wir? Ja. Ja, gut. Okay. Vielleicht können wir auch fragen, ob die Rötung scharf begrenzt ist auf der Haut. Ja, ist sie glaube ich, tatsächlich nicht. Okay. Okay. Frau Berasten, ich möchte Ihnen eine Patientin vorstellen. Haben Sie Zeit für mich? Aber ja, wen haben Sie denn gesehen? Okay. Magdalena Schmidt, 55 Jahre alt, 79 Kilo und 168 Zentimeter. Kam zu uns mit seit 10 Tagen aufgetretene auf rechter Arme Schwellung, Bärme und Rötung. Oh ja. Und Schmerzen auch. Auf einer Schmerzskala es ist auf 6 von 10 und sie haben jetzt Bewegungsbeschränkungen auch hier. Und, Bewegungseinschränkung. Bewegungseinschränkung. Mhm. Okay. Und die vegetative Anamnese waren das 2 Kilo Zunahme und febriges Gefühl auch. Febriges Gefühl? Ja, febriges okay. Gefühl. Und aha. Bei den Vorerkrankungen habe die Patientin operiert für Hüfte vor ein Jahr und Brustkrebs vor 14 Jahren. Und außerdem Myom-Operationen seit vor 4 Jahren. Ja, auf welcher Seite ist denn die Brust-OP gewesen? Wie bitte? Auf welcher Seite war die Brust-OP? Ah. Ich habe das nicht gefragt, ja. Aha, aber okay, kann man ja nachher bei der körperlichen Untersuchung mal unauffällig gucken, ja. Mhm. Okay. Und außerdem habe die Patientin arterielle Hypertonie seit 14 Jahren und Hypercholesterinämie seit 10 Jahren. Sie nehme Concol 5 Milligramm und Diovan 160 Milligramm für gegen arterielle Hypertonie. Mhm. Außerdem habe die Patienten Allergien. Sie haben Heuschnupfen und wogegen nehme sie Cetirizin bei Bedarf. Und die Familienanamnese ergab sich beim Vater Herzinfarkt und bei der Mutter Hüfte und Arterielhypertonie, beim Bruder Herzinfarkt und bei Schwester Brustkrebs auch. Ja. Die Patienten raucht nicht, aber gelegentlich trinken sie ein oder zweimal pro Woche ein Wein oder ein Bier. Und schließlich, die Patienten sind sei verheiratet, habe drei Kinder und lebt mit ihrer Familie, arbeitet als Reiseverkaufsfrau. Reiseverkehrskauffrau, ja, okay. Reiseverkehrskauffrau. Okay. Ja, aufgrund erwandten Angaben gehe ich von einer Verdachtdiagnose auf Lymphangitis. Lymphangitis? Lymphangitis. Okay. Was wäre differenzialdiagnostisch? Alternativ kommt TVT in Betracht. Aufgrund der relevanten Angaben müsste nach der körperlichen Untersuchung Blut fürs Labor abgenommen und, ja, und der Sonographie. Ja, sorry. Nochmal eben, wonach gucken Sie bei der körperlichen Untersuchung besonders? Okay, als erstes, welche Brust? diese Patientin operiert worden. Und als erstes das. Und zweites, ich möchte diese schweren Wunden Röntgen sehen und gibt es Empfindlichen oder nicht? Ich möchte das kontrollieren auch. Ja. Und außerdem Puls. Ich möchte da die Pulse kontrollieren. Wen? Puls. Die Pulse, ja. Sehr gut. Ja, Pulse. Okay. Ja. Und noch ein ganz einfaches Verfahren bietet sich eigentlich an, um die Schwellung zu verifizieren. Sozusagen fast. Ja. Könnten Sie fragen also, warum? Es gibt noch eine Methode, um die Schwellung nachzuweisen oder den Umfang der Schwellung nachzuweisen. Ah ja, wir können das messen. Ja, ganz ordinär mit Zentimetermaß, genau. Ja, mit Zentimeter, ne? Wir können messen. An verschiedenen Messpunkten, ne? Und dann vergleichen. Ja, wir können eine ein Referenzpunkt nehmen und dann mit diesem Referenzpunkt wir können mit 10 cm lang und dann wir können das messen auch. Genau. Und okay. dann vergleichen die beiden Arme, inwieweit die Schwellung auffällig ist. Ja, genau. Und ja, ich möchte Alternativdiagnose hinzufügen. Brustkrebs, wie sagen wir das? Rezidiv? Ja. Meinen Sie rezidiv? Ja, nicht rezidiv, aber Brustkrebs wiederkommt. Ja, rezidiv. Ja. Wenn etwas wiederkommt, ist es ein Rezidiv. Ja, rezidiv. Mhm. Und das deswegen auch. Ja. Wir können diese Beschwerden segnen. Ja, okay. Wonach gucken Sie im Labor besonders? Okay. Als erstes Blutbild und Entzündungsparameter auch hier. Mhm. Und außerdem D-Dimer möchte ich ja sehen. Genau, für das. Ob da eine TVT drin ist, ne? Ja. Mhm. Gut. Und was machen Sie für eine apparative Untersuchung? Doppler-Ultrasonographie. Doppler-Ultrasonographie, okay. Ich möchte das machen. Als erstes, ich dachte das. Und dann, ja, das ist die erste. Zweite. Und wonach gucken Sie beim Doppler? Doppler, wir können das Brachialarter kontrollieren und außerdem diese Brachialvenen auch und Axillar auch kontrollieren. Ja, also einmal das Gefäßsystem, aber was können wir noch sehen im Ultraschall? Ja, mit dem Ultraschall außerdem können wir sagen, diese Unterhaut gibt es dort Flüssigkeiten, oder? Wir können das sagen. Sehr gut, ja, genau. Ja, wunderbar. Ja, ich bin begeistert. Gut. Dann bin ich wirklich gespannt, was rauskommt jetzt für den Fall, dass die Patientin tatsächlich eine Venenthrombose hat in dem Arm. Oder eine Venenentzündung, was würden Sie dann therapeutisch machen? Okay, als erstes möchte ich, wenn es gibt eine Thrombose, es gibt zwei Dinge, arteriell oder venöse. Ah ja. Aber arteriell ist ein bisschen schwierig und es kann operiert werden. Mhm. Aber venöse ist, wir können als erstes mit ASS anfangen. Nee? Eine Nummer höher. Niedermolekulares Heparin. Heparin, ja. Na? Wir gehen ja Heparin. Na, also Tiefenthrombose im Arm wird genauso behandelt wie Tiefenthrombose im Bein. Na? Okay. Ja. Wir nehmen Und was Heparin. Machen wir noch? Und was machen wir noch? Wir haben neue Medikamente, zum Beispiel Xarelto oder Xarelto. Ja, okay. Das für später dann, ne? Aber das andere, damit fangen wir an und gucken. Und ja, aber was machen wir denn noch außer der Medikation? Okay, wir machen die Armhöhe nehmen und Hochlagerung, ja? Ja, Lagerung. Und Bandage auch. Ja, genau, das ist entscheidend. Kompressionsverband, ne? Ja, Kompressionsverband. Und für die Dauer, was kriegt ihr statt ihrem Verband später? Ja, wir können diese Schwellung kontrollieren jeden Tag. Ja. Das Und dann wird immer gewickelt? Wie bitte? Wird dann immer bandagiert, wird immer gewickelt oder gibt es eine Alternative? Alternative, ja, wir können auch pneumatische Kompressionen, aber das ist, ich denke, im früheren Zeiten, das kann gefährlich, oder? Aber, also man muss erst abwarten, bis der Arm wieder runter ist. Ne, also so lange muss man Kompressionsverband machen. Und wenn der Arm abgeschwollen ist, dann sollte man aber weiter komprimieren und dann kann man eben einen Armstrumpf anmessen. Ne? Also gibt es ja auch Armstrumpf. Und je nachdem, wenn es also tatsächlich nur eine Thrombose im Oberarm oder sowas ist, könnte man das machen, dass man die Hand ausspart. Ne? Gut, und wenn wir jetzt sehen, die Hand ist auch balloniert und dick, was machen wir denn dann? Ah, das bedeutet, wir haben jetzt Probleme mit Blutdruck. Deswegen, wir müssen diese Kompression entfernen. Ja. Ja, beziehungsweise wir müssen die Hand mit einwickeln, ne? Ja. Die Hand muss auch komprimiert werden und man muss das halt anpassen, ne? Damit, ja, okay, gut. Ja, wenn es jetzt keine Thrombose ist, sondern Sie finden erweiterte Flüssigkeitsspalten, was ist es denn dann? Das kann Rekurrenz sein, Brustkrebsrekurrenz sein. Ich denke, im Rezidiv meinen Sie? Ich denke noch an was anderes. Okay. Sie haben eigentlich was ganz Ähnliches. Sie haben ja gesagt, Lymphangitis. Ah ja, Lymphangitis, ich habe das gesagt. Aber wenn der Arm geschwollen ist, ist es ja ein Lymphödem. Ja, aber Lymphödem, wir sehen, wie diese nicht mit Rötungen oder Wärme. Ja. Ja, was könnte es denn dann unter Umständen sein? Was kann es denn dann sein, wenn wir Rötung und Schwellung haben und die sich tatsächlich auch fiebrig fühlt? Ah, das bedeutet, es gibt eine Infektion auch. Ja, und wie nennt man das? Cellulitis? Nee. Erysipel. Erysipel, genau. Erysipel, ja. Erysipel. Und, also, ja, okay. Jetzt muss ich tatsächlich ein bisschen aus dem Nähkästchen erzählen. Ich bin total begeistert, dass so viele Hinweise gekommen sind, die zeigen, dass ganz viele Bescheid wissen über Lymphödem und die Erkrankung. Denn das ist also hier zumindest wirklich eine Geschichte, die von den Ärzten sehr stiefmütterlich behandelt wird. Und ich habe tatsächlich in einer gefäßchirurgischen Abteilung gearbeitet, habe ich ja mal erzählt. Und wir hatten über 10 Jahre hatten wir eine Lymphklinik in einem kleinen Ort hier in der Nachbarschaft und haben Patienten mit Lymphödem behandelt, dort stationär, und haben aber auch ganz viele Leute ambulant gesehen. Und das ist unglaublich, wie viele Gynäkologen Frauen operieren, ohne ihnen zu sagen, dass es hinterher ein Lymphödem geben kann. Ja? Und genau das, was Sie gesagt haben, das kann unter Umständen aus heiterem Himmel auftreten, nach 12 Jahren, 14 Jahren. Die denken gar nicht mehr dran, dass sie diesen rechten Arm schonen sollen. Und dann haben die einmal eine schwere Einkaufstasche getragen oder einen Wassereimer oder einen Sack Kartoffeln oder im Garten gearbeitet. Ne? Und zack, geht der Arm mit einmal hoch und keiner denkt mehr daran, was der Hintergrund war. Und genauso mit dem Erysipel. Ich war begeistert, dass irgendjemand gesagt hat, wo ist das Blut abgenommen worden? Ne? Ja, tatsächlich denken die Leute nach 10 Jahren nicht mehr dran, dass an dem Arm kein Blut abgenommen werden soll oder auch kein Blutdruck gemessen werden soll. Ja? Sondern ja, das kommt dann irgendwann in Vergessenheit und zack, das kann Auslöser sein. Also die Blutentnahme eben oder auch tatsächlich eine minimale Verletzung für ein Erysipel oder eben und dann aus dem Erysipel folgend das Lymphödem und die und das Lymphödem als Spätfolge eben auch ohne eine Wunde tatsächlich. Ne? Naja, okay. Wobei da muss man eben auch wirklich sagen, die Frage nach einer Verletzung ist okay, Aber nochmal gucken ist tatsächlich nochmal was anderes. Denn da langen ja so ganz winzige Sachen, wie jetzt im Winter so Ragaden in der Haut oder an den Fingernägeln, ja, weil die Haut trocken ist und weil man irgendwie Gemüse geputzt hat oder so. Ja. Und ganz, ganz kleine Stellen in der Haut reichen aus als Eintrittspforten für das Erysipel. Ja. Okay. Und ja, also ich bin wirklich sehr begeistert, weil tatsächlich mein Chef hat seinerzeit irgendwie in seinen Vorträgen immer gesagt, durchschnittlich dauert es 7 Jahre, bis ein Lymphödem richtig diagnostiziert wird. Also insbesondere bei Beinlymphödemen, ja. Weil die Leute werden auf alles Mögliche behandelt, was weiß ich, man sagt ihnen, sie sollen abnehmen oder die Füße hochlegen oder was auch immer, ja. Und dann kriegen die halt keine angemessene Behandlung und bis zur Diagnose im Schnitt 7 Jahre. Das ist schon wirklich öde. Und ja, was brauchen wir denn dann für einen Kompressionsstrumpf, wenn es ein Lymphödem ist? Nehmen wir den ganz normalen Kompressionsstrumpf? Es gibt ja, es gibt Unterschiede. Ich habe das gesehen, 2 oder 3 in Hochdruckkompression. Also ja. das Problem ist, es gibt 2 verschiedene Arten, wie Strümpfe gestrickt sind. Die einen sind rund gestrickt, das sind die, die man bei Venenthrombose nimmt und die man also auch bei einer Armvenenthrombose nimmt. Und dann gibt es den flach gestrickten Strumpf, der nach Maß angefertigt werden muss. Und der Haken ist, das schnürt sich nicht ein. Ein rund gestrickter Armstrumpf würde sich bei so einem geschwollenen Arm oder Bein eben reinziehen und dann kriegen die so Furchen praktisch, ja, wie so eine Wurstpelle, die zu eng ist, ja, und das ist dann eher kontraproduktiv, das macht es nur noch schlimmer und die haben noch mehr Schmerzen und der flach gestrickte Strumpf muss halt eine sehr gute Passform haben und muss auch immer wieder erneuert werden, wenn sich der Arm verändert, aber er hält das Ödem eben zusammen und darf eben auch nur ausgemessen werden, nachdem der Arm entstaut worden ist. So, wie kriegt man den Arm denn entstaut? Entstaut? Entstaut. Also wie kriegt man denn das Ödem da raus? Außer durch die Bandagen. Ah. Okay. Ja, wir haben, ja, Drainage ist unmöglich, ich denke. Nein, es gibt die manuelle Lymphdrainage. Ja, manuelle. Und ja. Auch Pneumatik auch. Die pneumatische gibt es auch, ja. Wobei zu so einer, also das, diese pneumatische ist eher so geeignet, so eine Befunderhaltung, so, ne? Oder ja, auch speziell bei Leuten, die so ein Lipödem haben. Aber die manuelle Lymphdrainage ist tatsächlich für die chronischen Lymphpatienten fast unersetzlich, ne? Was tatsächlich ein großes Kostenproblem ist im Alltag, ne? Weil das natürlich teuer ist. Ne? Und tatsächlich machen das auch nicht viele Physiopraxen perfekt. Das muss schon sehr, sehr gut gemacht werden, dass die erst die Lymphdrainage machen und anschließend dann eben einen sehr guten Kompressionsverband aufbringen, der das schafft, den Arm jetzt oder das Ödem zu stabilisieren, ohne einzuschnüren. Da muss gut unterfüttert werden mit so einem Wattevlies, bevor dann die eigentliche Kompression draufkommt, damit die Haut nicht leidet. Und wenn dann der Arm abgeschwollen ist durch diese Maßnahmen, dann kann man den flach gestrickten Strumpf anpassen. Ne? Also das ist so eine ganz wichtige Zusammenarbeit zwischen Physiotherapeuten, also Ärzten, Physiotherapeuten und dann dem versorgenden Sanitätshaus. Genau. Ja, da kam gerade noch mal per Einblendung der Hinweis, ne? Rund- und flach gestrickte Kompressionsware, das ist der Unterschied. Ja. Ja, ich gebe zu, ich war sehr begeistert, ein Beispiel zu finden aus unserem Fachbereich, wo wir so viel gearbeitet haben. Und weil das wirklich stiefmütterlich behandelt wird, ganz ehrlich. Und die Information der Patienten ist nicht besonders toll. Genauso wie Frauen nicht informiert werden nach Brust-OP, sagt man das Männern nicht, die eine große Prostata-OP haben. Da passiert genau das Gleiche möglicherweise, dass die mit einmal ein dickes Bein kriegen und überhaupt nicht wissen, wie ihnen geschieht. Und es hat sie keiner aufgeklärt, dass das eine denkbare Komplikation ist. Ja? Genauso wie es natürlich eine Komplikation nach jedem, also großen traumatischen Eingriff. Da kann das natürlich auch immer passieren. Ne? Ja. Ja, wunderbar. Gut. Ja, also ja, ich bin begeistert, dass wir da so viel zusammengetragen haben. Und eine Sache ist mir aufgefallen, sprachlich. Die Familienanamnese ergab sich. Also entweder sagt man, in der Familienanamnese ergab sich, oder die Familienanamnese ergab. Okay. Dann ohne sich. Ja? Ohne sich, okay. Ja. Also die Familienanamnese ergab bei der Mutter, pipapo beim Vater. Ne? So. Und ja. Gut, aber ich fand, die Verständigung war gut und Kommunikation lief auch gut. Und ja, wann ist die Prüfung? 15. Februar, ja. Ach so, das ist ja wie ich schon sehr bald. Ja. Ja, guck mal, ja, dann erklärt sich das ja auch. Okay. Das sind noch 14 Tage. Ja. Ziemlich genau, ja. Ja, aber das soll wohl laufen, denke ich. Ne? Ja. Okay. Gut. Herr Emre. Ja, da ist er.